Abschnitt 3 aus Der Fall des Generalstabschefs Redl von Egon Erwin Kiesch. Diese LibriVox-Aufnahme ist lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Teil 3. Es muss gehandelt werden. Soll man sofort mit Verhaftung vorgehen, mit militärischer oder mit polizeilicher Verhaftung? Soll man sofort den Kaiser benachrichtigen oder den weiteren Verlauf der Untersuchung abwarten, dem Verbrecher ermöglichen, dass er sich der irdischen Gerechtigkeit entziehe? Oberst Redl geht über den tiefen Graben und die Heinrichsgasse zum Franz-Josefs-Kai. Von Zeit zu Zeit sieht er sich um. Sein Schatten folgt ihm. Am Kai biegt er nach links ein. Er will wohl in die Brigittenau. Dort ist er heute um 4 Uhr nachmittags in seinem Kettenwagen, den er im August 1911 bei Daimler um 18.000 Kronen gekauft hatte, aus Prag angekommen. Ein schönes Auto, die Initialen A.R. in Goldbuchstaben verschlungen auf dem Wagenschlag. Der Querstrich des A ist kein waagerechter Strich, sondern besteht aus 2 schrägen Linien. Es sieht wie ein V aus. Auch ist eine Krone über dem Monogramm, zwar nur die 5-zackige Bürgerkrone, aber wer merkt das? Beim Karosserienmacher Zetnicek auf dem Brigittaplatz hat er das Auto eingestellt, damit der die Seitenwände des Chassis in den unteren Teilen mit Glanzleder bekleide und das ganze Innere mit bordeauxroter Seide neu tapeziere. Binnen 4 Tagen soll das Ganze fertig sein. Der Herr Oberst will schon Dienstag im restaurierten Wagen nach Prag zurück. Dem Chauffeur hat er den Auftrag gegeben, bei Provodnik 2 neue Pneumatiks zu kaufen und dann Dienstagmorgens zur Abreise gestellt zu sein. Dann ließ er sich vom Wallensteinplatz ein Mietsauto holen und fuhr ins Hotel Klomser, wo sein Diener, Josef Sladek vom Infanterieregiment Nummer 11, schon mittags mit dem Prager Zug eingetroffen war. In dem Hotelzimmer war nachmittags Stefan H. zu Besuch erschienen, ein junger Kavallerieoffizier aus Stockerau, der Geliebte Redls. Eine lange Auseinandersetzung hatte stattgefunden, deren Substrat man später in Briefen Redls finden sollte. Redl hatte in dem Hotel den jungen Freund wieder für sich gewonnen. Um 5:30 Uhr war Leutnant Stefan H. fortgegangen. 10 Minuten später Redl. Eilig. Er musste aufs Postamt das Geld beheben. Monatelang hatte er es aufgeschoben. Jetzt musste es sein. Er wollte seinem Stefan ein Auto kaufen, mit ihm über Land fahren. Über Land fahren. Und jetzt hastet Redl mit unheimlichem Gefolge den Donaukanal entlang und denkt, wie gut es wäre, in seinem Tourenwagen zu sitzen und, auch ohne Glanzlederbelag an den unteren Teilen des Chassis und ohne bordeauxrote Tapeten, schön über Land fahren zu können. Über Land fahren. Er muss jedoch einsehen, dass daran nicht zu denken ist und kehrt über den Schottenring nach Hause zurück. Der Leiter des Evidenzbüros, Urbanski von Ostromjetsch, ist beim Grand Hotel vorgefahren. Im Speisesaal sitzt der Chef in großer Gesellschaft. »Was bringst du mir Schönes?« fragt Konrad von Hötzendorf den Freund. Die Musik spielt ein Potpourri aus dem Graf von Luxemburg, der neuen Operette. »Bist du's, lachendes Glück!« »Dürfte ich Eure Exzellenz gehorsamst um ein Gespräch unter 4 Augen bitten?« »So dringend? Na, alsdann gehen wir.« Der Chef des Generalstabes geht mit dem Chef seines Evidenzbüros durch den Speisesaal. In einem Nebenraum erstattet Urbanski die Meldung. Konrad war schon auf Schlimmes gefasst, aber als er hört, um was es sich handelt, wird er kreidebleich. Er spricht kein Wort. Er versucht, sich die Tragweite dieses Verbrechens vorzustellen. Der Fall wird bekannt. Empörung braust heran. Die Truppe hasst den Generalstab ohne dies. Die Auserwählten. Was wird das Ausland sagen? Der Feind. Welch ein Triumph. Alles schon morsch, sagt man gerne der Monarchie nach. Und im verbündeten Reich, welche Besorgnis, welches Misstrauen. Und bei den oppositionellen Nationen, was wird geschehen, wenn in dieses Pulverfass ein Zündstoff fällt? Gerade jetzt, da die Lage mehr als kritisch ist, sie fordert höchste Anspannungen. Der Chef des Generalstabes denkt nach. Diese alberne Musik, wenn sie doch wenigstens für 5 Minuten aufhören wollte. Er setzt sich, steht wieder auf, spricht die Entscheidung aus. Der Schuft muss ergriffen werden, man muss aus seinem Munde hören, wie weit der Verrat reicht, und dann muss er sofort sterben. Man muss dem Vaterland, der Wehrmacht und vor allem dem Generalstab die Erschütterung ersparen, die nicht ausbleiben kann, wenn so etwas bekannt wird. Er selbst, Exzellenz? Ja, niemand darf etwas über die Todesursache erfahren. Bin ich verstanden worden, Herr Oberst? Zu Befehl, Exzellenz. Heute Nacht muss alles geschehen. Zu Befehl, Exzellenz. Sie werden sofort eine Kommission zusammenstellen, Herr Oberst, bestehend aus Höfer als Leiter, aus dem Chef des Auditoriats, Ihnen und dem Leiter der Kundschaft der Stelle. Nur 4 Herren. Die Berichte sind direkt an mich zu erstatten. Zu Befehl, Exzellenz. Während Oberst Redl überwacht in der Richtung zur Brigittenau strebte und dann diese Absicht aufgab, wartete in der Halle des Hotels Klomser ein alter Bekannter auf ihn, dem er aus Prag sein Kommen telegrafiert hat, um mit ihm den Abend zu verbringen. Es ist der Generaladvokat bei der Generalprokuratur des Obersten Gerichts- und Kassationshofes, erster Staatsanwalt Dr. Viktor Pollack. Redl und Pollack kennen einander von Berufswegen. Wenn Redl als militärischer Gutachter Belastungsmaterial über Belastungsmaterial auf einen spionageverdächtigen Angeklagten gehäuft hatte, war es Dr. Pollack als höchster öffentlicher Ankläger, der in seinem unwiderlegbaren, vehementen Plädoyer diesem Gutachten die, Klammer auf, den Angeklagten, Klammer zu, vernichtende Wirkung lieh. Diese Mitarbeit hat diese 2 Menschen auch persönlich, menschlich zusammengeführt. Partner und Freunde sind sie. Sie gehen heute gemeinsam ins Restaurant Riedhof in der Josefstadt. Der Oberstaatsanwalt hat keine Ahnung, dass das Souper überwacht wird. Er weiß nichts davon, dass sein Freund, an dessen Glas er eben seines stößt, ein so schwerer Verbrecher ist, wie er keinem in seiner langjährigen staatsanwaltlichen Praxis begegnet ist. Was aber dem Generalprokurator auffällt, ist die Nervosität, die Aufregung, die Einsilbigkeit des Tischgenossen. Oberst Redl überlegt, wie könnte er sich dem Tod entziehen? Soll er sich seinem Freunde, dem Oberstaatsanwalt, anvertrauen, seinen Rat einholen, seine Intervention erbitten? Und zu welchem Ende? Um ins Ausland zu flüchten? Um im Sanatorium Schutz zu suchen, sich auf Geistesstörung ausredend oder sich als Opfer seiner Sexualverwirrungen hinstellend? Er schließt Kompromisse zwischen all diesen Möglichkeiten. Er vertraut sich dem Freund nicht geradezu an, macht aber doch Andeutungen. Er gibt seine Homosexualität nicht zu, spricht aber von moralischen Verwirrungen. Er gesteht nicht ein, dass er ein Spion ist, bezichtigt sich aber vag eines schweren Verbrechens. Er redet verwirrt, sodass sein Freund daraus eine Geistesstörung folgern könnte, und er verlangt dessen Hilfe zur sofortigen, ungehinderten Rückkehr nach Prag, wo er sich seinem Vorgesetzten, dem Chorkommandanten, rückhaltlos anvertrauen möchte. Tief erschrocken hört Oberstaatsanwalt Dr. Pollack zu. Er hat wohl schon 100-mal wegen kleinerer Andeutungen Leute ins Gefängnis gebracht und schon wegen geringerer Momente sofortige Verhaftung oder Verweigerung des Strafaufschubes beantragt. Hier aber bin ich ein Mensch. In persönlichem Verkehr, denkt er, und Redl ist mein Freund. Er erklärt sich auf dessen Bitten bereit, den Chef der politischen Polizei anzurufen. Zu seiner Überraschung ist Regierungsrat Geier, mit dessen Wohnung er sich verbinden lassen wollte, zu so später Nachtstunde noch im Amt. »Ich bin hier mit dem Generaloberst Redl beim Nachtmahl«, beginnt er. »Ja, im Riedhof, Herr Oberstaatsanwalt.« »Wieso wissen Sie das, Herr Regierungsrat?« »Zufällig, Herr Oberstaatsanwalt. Und Sie wünschen...« Oberst Redl hat anscheinend eine psychische Störung erlitten. Er spricht von moralischen Verfehlungen und Verbrechen, die er begangen hat. Er bittet mich, ich möchte ihm die ungestörte Fahrt nach Prag ermöglichen. Vielleicht könnten Sie ihm einen Begleitmann mitgeben? »Heute Abend lässt sich gar nichts mehr machen, Herr Oberstaatsanwalt. Aber beruhigen Sie den Herrn Obersten und sagen Sie ihm, er soll sich morgen direkt an mich wenden. Was in meinen Kräften steht, will ich gerne tun.« Mehr als diese Zusicherung kann der Herr Oberstaatsanwalt nicht erzielen. Oberst Urbanski von Ostromjetsch und Generalstabshauptmann Ronge sind inzwischen in die Wohnung des Oberstauditors Kunz, des Auditoriatschefs, gefahren. Aber der ist nicht in Wien. Sie gehen in ein Kaffeehaus und suchen in Lehmanns Adressbuch, welcher Auditor von Stabsoffiziersrang im 9. Bezirk wohnt. Sie finden den Namen Wenzel Vorlizek, KUK-Major-Auditor. Armer Major Vorlizek. Vor seinem Hause steht eben eine Droschke. In seiner Wohnung sind die Koffer gepackt. Er hat einen ausnahmsweisen Urlaub erhalten, um seine schwerkranke Schwägerin nach Davos zu bringen. Die Schlafwagenplätze waren nur mit Mühe zu beschaffen. Für heute hat er sie endlich erhalten und hat in Davos telegrafisch Zimmer bestellt. Um 11.20 Uhr geht vom Westbahnhof sein Zug. Jetzt treten der Chef des Evidenzbüros und der Leiter der Kundschafterstelle in seine Wohnung und bringen ihm den Befehl, an einer Kommission teilzunehmen, die mit wochenlanger Untersuchung verbunden sein wird. Die Schwägerin ringt verzweifelt die Hände, der Major selbst ist entsetzt. Lässt sich nichts machen? Nein, Eile, Befehl vom Chef des Generalstabs. Vorlizek muss den Zivilanzug vom Körper reißen, die Uniform anlegen, ins Auto steigen. Die Fahrt geht zum Stellvertreter des Chefs des Generalstabs. Generalmajor Höfer wird aus dem Bett geholt. Er muss Leiter der Kommission sein. Die vier Herren fahren zum Kriegsministerium, erkundigen sich zunächst über den Stand der Angelegenheit. Sie erfahren vom Souper im Riedhof, von der Bitte des Dr. Pollack, die Polizei möge eine überwachte Rückkehr Redls nach Prag ermöglichen. Auch im Café Kaiserhof waren die beiden Herren nach dem Souper und von dort hat der Oberstaatsanwalt von Neuem dem Regierungsrat Geier telefoniert, ob man Redl nicht in einem Sanitätsauto in ein Sanatorium bringen könnte. Aber auch daraufhin hat er nur Vertröstungen auf den nächsten Tag als Antwort bekommen. Um 23:30 Uhr nachts hat sich Oberstaatsanwalt Dr. Pollack vor der Türe des Hotel Klomser von Oberst Redl verabschiedet. Ende von Abschnitt 3. Gelesen von Klaus Missfeld.